Und nun unsere Reihe Heimat und Welt, in der wir jetzt die Folge Afrika 1980 fortsetzen. Lange Zeit hielt man die üppig wuchernden tropischen Urwälder für eine Kornkammer der Zukunft. Und in der Tat gibt es nirgendwo auf der Erde eine so dicht gedrängte Fülle pflanzlicher Lebewesen. Doch Versuche, die Urwälder zu roden und die Flächen für die Landwirtschaft zu nutzen, hatten zum Teil ernüchternde Ergebnisse. Mehr darüber in der Sendung Fruchtbarkeit mit Fragezeichen. In den 50er Jahren, Westeuropa erlebte gerade sein Nachkriegswunder, häuften sich Schreckensmeldungen aus dem Teil der Welt, den man später die Dritte nannte. Hungersnöte in Afrika, Bevölkerungsexplosion und Massenarmut in Indien. Ein Elend, das jede menschliche Vorstellung übertraf. Im Auftrag der Vereinten Nationen wurde die FAO gegründet, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation. Sie sollte helfen, den Hunger auf der Welt zu bannen. Einige Wissenschaftler waren bald mit einem Patentrezept zur Hand. Erschließt die tropischen Urwälder für die Landwirtschaft. Es sind die fruchtbarsten Gebiete der Erde. Ein feuchtheißes Klima, von dem das üppigste Pflanzenwachstum hervorgerufen wird. Für eine hochentwickelte Landwirtschaft geradezu ideal. In der Tat, nirgendwo auf der Erde gibt es eine so ungeheure Fülle üppig wuchernder Pflanzen wie im tropischen Regenwald. Ihn in eine Kornkammer für die Menschheit zu verwandeln, schien zwar schwierig, aber auf jeden Fall möglich zu sein. Außer an den Amazonas-Urwald und das tropische Afrika, dachte man an die Dschungel im Süden Asiens und vor allem an Nordaustralien, dessen menschenleere Weite indischen Einwanderern geöffnet werden konnte. Berechnungen, die den Vereinten Nationen vorgelegt wurden, ergaben, dass die Erde auf diese Weise die fantastische Zahl von 30 bis 40 Milliarden Menschen ernähren könnte. Aber bereits wenig später wurden diese kühnen Erwartungen gedämpft. Selbst in den dünn besiedelten Landschaften Afrikas, in den Urwäldern und Savannen, reichte die Nahrung nicht für die wachsende Zahl von Menschen. Internationale Kommissionen, die Westafrika und das Kongo-Gebiet bereisten, berichteten immer wieder von Unterernährung und Mangelkrankheiten. Im FAO-Hauptquartier in Rom hatte der Kanadier Francis Bennett die Westafrika-Abteilung übernommen. Er besprach sich mit Professor Hathaway, einem englischen Wissenschaftler, der als Afrika-Kenner galt. Ich muss unbedingt Ihre Meinung hören, Herr Professor. Die Berichte aus Afrika entsprechen zwar den Tatsachen, aber für mich bleiben sie unbegreiflich. Da wird von Hackbauern berichtet, die mitten in den fruchtbarsten Regenwäldern leben. Aber sie können sich nicht mehr ausreichend ernähren. Dabei sind es gar nicht so viele Menschen. Nein, Mr. Bennett, viele sind's nicht. Aber ein kleiner Bevölkerungsanstieg und schon reicht es nicht mehr. Die Leute produzieren einfach zu wenig. Sehen Sie, die treiben doch noch einen Wanderhackbau wie vor 1000 Jahren. Da wird ein Stück Wald abgehackt und verbrannt. Und kurz vor der Regenzeit wird dann die Saat in die Erde gebracht. Einfach so zwischen all den stehen gebliebenen Baumstümpfen. Sie können sich denken, was für geringe Ernten dabei herauskommen. Ja, ja. Also keinerlei Bodenbearbeitung. Das ist es ja, Mr. Bennett. Nach spätestens 3 Jahren gibt der Boden nichts mehr her und die Leute müssen weiter wandern, das nächste Stück Wald abholzen. Ich bin seinerzeit beim britischen Kolonialamt vorstellig geworden, vor allem, weil der Wanderhackbau mit der Zeit alle Wälder verwüstet. Ich habe gesagt, die Eingeborenen müssen weg vom Wanderhackbau. Sie müssen sesshaft werden und zur Bodenbearbeitung übergehen, wie es alle anderen Bauern in der Welt machen. Dann hätten sie auch vernünftige Ernten. Wenn man bloß auf Sie gehört hätte, Herr Professor. Aber das hat man ja. Das Kolonialamt hat mir zugestimmt. An der Goldküste haben sie ein paar Felder angelegt, um zu zeigen, wie man sowas macht. Es handelte sich aber mehr um Versuche. Es schien da ein paar Schwierigkeiten zu geben. Schwierigkeiten? Wobei denn? Ich kann Sie nicht sagen. Leider habe ich die Sache aus den Augen verloren. Mhm. Die Erfahrungen an der Goldküste könnten für uns von Bedeutung sein. Nur wenden Sie sich ans Kolonialamt, Mr. Bennett. Die werden Ihnen das sagen können. Ich glaube, ein Mr. Greenland, ein Dr. Greenland war mit den Versuchen beauftragt. Die Goldküste, heute unter dem Namen Ghana selbstständig, stand damals unter britischer Kolonialverwaltung. Und aus London erfuhr der FAO-Beamte Bennett, dass Dr. Greenland immer noch bei seinen Versuchsfeldern war. Kurz entschlossen setzte er sich in ein Flugzeug und flog nach Accra, der an der Küste gelegenen Landeshauptstadt. Von hier brachte ihn ein Jeep zu der 70 Kilometer entfernten Urwaldortschaft Kadé. Was Bennett auf dieser Fahrt erblickte, hielt er zunächst für den wild wuchernden Dschungel. Erst nach einer Weile begriff er, dass es die Felder der Hackbauern waren. Zwischen Baumstümpfen und stehen gebliebenen Urwaldriesen wuchsen Mais, Hirse und Maniokpflanzen bunt durcheinander. Dazwischen Bananenstauden, ein paar Kakaosträucher und Ölpalmen, und oft war das, was sich Feld nannte, vom Wald bereits wieder überwuchert. Alles in allem war es ein Bild unendlicher Fruchtbarkeit, dem nur die ordnende Hand zu fehlen schien. Die Ortschaft Cadet bestand aus einigen Hütten mit verrosteten Wellblechdächern. Nahebei ein kleines, weißgekalktes Haus, in dem Bennett bereits von Dr. John Greenland erwartet wurde. Man hat sich schon angekündigt, Mr. Bennett. So? Unser Urwaldtelegraf, wissen Sie. Wenn jemand von einer hohen Behörde kommt, funktioniert er fabelhaft. Dann kriegen Sie wohl öfter Besuch, Mr. Greenland. Eigentlich nie. Wer interessiert sich schon groß für unsere Arbeit? Die FAO, Mr. Greenland. Allerdings konnte mir London auch nichts Genaues sagen. Ich werde Ihnen gleich nachher ein Feld zeigen, Mr. Bennett. Wir haben jetzt hohe Ernten an Mais und Süßkartoffeln. Oh, da bin ich gespannt. Ja, aber ziehen Sie erst mal Ihr Hemd aus. Sie sind ja völlig durchgeschwitzt. Ich gebe Ihnen ein frisches. Oh, vielen Dank, Mr. Greenland. Wenn Sie was trinken wollen, dort steht Mineralwasser. Eis habe ich leider keines. Unsere Kühlmaschine ist mal wieder kaputt. Na, ziehen Sie das mal an. Wird Ihnen schon passen, Mr. Bennett. Na, wollen wir mal sehen. Wie lange leben Sie schon hier da, Mr. Greenland? Jetzt das dritte Jahr. War allerdings zwischendurch in Europa im Institut. Na, ja, passt doch gut. Tja, prima. Ich hörte, Sie haben jetzt einen Assistenten. Ja, Paul Stevens. Er ist draußen beim Feld. Überwacht das Unkraut jäten. Wir haben zwar chemische Mittel, aber es ist trotzdem ein ständiger Kampf gegen das Unkraut. Ständiger Kampf gegen den Wald. Sie können mir glauben, Mr. Bennett, das Leben der Hackbauern im Urwald, das sehe ich heute in einem anderen Licht. Die haben es gar nicht so leicht. Naja, in 20 oder 30 Jahren wird es hier anders aussehen. Die nächste Generation der Afrikaner wird schon mit modernen Landmaschinen arbeiten. Wer hat Ihnen denn das gesagt? Sie sollten mal hören, wovon auf den internationalen Konferenzen die Rede ist. Die Leute müssen verrückt sein. Wir wissen doch gar nicht, ob sich die Landwirtschaft hier entwickeln lässt. Aber Sie sagten mir doch eben, dass Sie hohe Ernten erzielen, Mr. Greenland. Ja, weil wir einen Haufen Dünger in den Boden gesteckt haben. Superphosphat, Kali und Kalk, alles Mögliche. Der Boden hier taugt doch nichts. Der gesamte Urwaldboden ist unfruchtbar. Das war die erste Entdeckung, die wir machen mussten. Mir ist heute vollkommen klar, warum die Hackbauern wandern. Im ersten Jahr düngt noch die Asche, die bei der Brandrodung anfällt. Da kann man Getreide anbauen. Im zweiten und dritten Jahr gelingt es nur noch mit Knollen und Fruchtgewächsen. Ja, und dann ist schon Feierabend. Da muss man so ein Feld mindestens 8 Jahre brach liegen lassen, sagen die Bauern. Aha. Und das hätte ich nicht vermutet. Wenn man sieht, wie hier alles wuchert und wächst. Wir haben noch ein Feld 200 Meilen nördlich von hier, in der Hochgrassavanne. Da oben scheint der Boden etwas besser. Mal sehen, ob wir dort ohne Kunstdünger auskommen. Aber wer im Regenwald eine richtige Ackerkultur anlegen will, der muss Kunstdünger haben. Und zwar eine ganze Menge. Was glauben Sie, wie es hier regnet? Das kommt in Sturzbächen herunter. Das wäscht den Mineraldünger jedes Mal aus dem Boden raus. Tja, das wäre der gegenwärtige Stand unserer Versuche, Mr. Bennett. Aha. Eins ist mir schleierhaft, Mr. Greenland. Sie sagen, der Boden ist unfruchtbar. Aber es wächst doch ein riesiger, üppiger Urwald darauf. Woher kommt denn so ein kräftiges Wachstum, wenn gar keine Minerale im Boden sind? Das haben wir uns auch schon gefragt. Wir wissen es nicht, Mr. Bennett. Stevens und ich, wir haben uns vorgenommen, den Wald selbst mal zu untersuchen, aber dazu brauchen wir ein kleines Chemielabor. Hm. Darauf warten wir noch. Da liegt irgendein Trick der Natur vor, den ich rausfinden möchte. Vielleicht hilft Ihnen das bei den Kulturpflanzen weiter. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber wenn Sie Ihnen recht ist, gehen wir jetzt mal los und sehen uns die Pflanzung an. Ja, gut. Ist schon spät und wird rasch dunkel hier. Ja, ich fange schon wieder an zu schwitzen. Ach, Sie werden sich schon dran gewöhnen. Als Francis Bennett in das FAO-Hauptquartier zurückkehrte, hatte John Greenland versprochen, mit ihm in Verbindung zu bleiben. Aber die Nachrichten, die dann von der Goldküste kamen, klangen wenig verheißungsvoll. Auf den Versuchsfeldern gingen die Ernteerträge nach dem 4. Jahr immer weiter zurück. Der Dünger hatte zwar eine Weile die Erträge erhöht, den mageren Boden aber hatte er nicht verändert. Die Professoren Bunting und Hathaway wurden von Francis Bennett davon unterrichtet. Also das ist mir unverständlich. Da muss doch dieser Greenland etwas falsch gemacht haben. In anderen Urwaldgebieten hat man Erfolg. Im Osten Nigerias zum Beispiel sind die Hackbauern schon sesshaft geworden und zur Dauerkultur übergegangen. Und in Ostafrika sind sie das längst. Und die haben auch keinen besseren Dünger. Vielleicht sind das Ausnahmen, Professor Hathaway. Vielleicht sind die Böden in diesen Gegenden anders beschaffen. Aber die Böden spielen doch eine ganz untergeordnete Rolle. Sie haben doch selbst die prächtigen Regenwälder gesehen, Mr. Bennett. Die haben wir nur dem tropischen Klima zu verdanken. Und dann müssen ebenso gut Kulturpflanzen wachsen. Ich frage mich, ob diese Ansicht nicht überholt ist, Herr Kollege. Vielleicht kommt es doch etwas mehr auf die Böden an. Aber lieber Kollege Bunting, Sie kennen doch die neuesten Untersuchungen des Russen Basiljewitsch. Ja. Das Wachstum der tropischen Wälder ist 2,5-mal größer als das der europäischen Wälder. Man kann sagen, wo bei uns 10 Bäume wachsen, wachsen in den Tropen 25. Sagt Ihnen das nichts? Ich komme gerade von einer Dienstreise aus Indonesien zurück. Ich brauche nicht zu sagen, mit welch tropischer Fruchtbarkeit die Insel Java gesegnet ist. Aber leider schon hoffnungslos übervölkert. Ich selbst habe vor einigen Jahren veranlasst, dass ein Teil der Bevölkerung nach Sumatra ausgesiedelt wird, wo man dann in den Urwäldern neue Reisfelder angelegt hat. Ich war erschüttert, als ich dort neulich hinkam. Nichts als Armut und Hunger. Und jetzt ist es mir klar, Java ist eine Vulkaninsel, hat fruchtbare Vulkanböden, Sumatra aber hat einen ganz gewöhnlichen Urwaldboden. Deshalb haben auf Sumatra auch immer nur wenige Menschen gelebt. Das wäre allerdings auch eine Erklärung dafür, dass in allen Urwäldern nur wenige Menschen leben. Ich halte diesen Schluss für voreilig, meine Herren. Unbestreitbar bleibt doch das enorme Wachstum der tropischen Wälder. Wie wollen Sie das mit einer Nährstoffarmut der Böden in Einklang bringen? Das ist doch ein ganz klarer Widerspruch. Vielleicht findet Dr. Greenland heraus, was da vorliegt. Hoffentlich. John Greenland und Paul Stevens hatten mit ihrer Untersuchung des Tropenwaldes begonnen. In der noch vom Menschen unberührten Tiefe des Waldes ließen sie von ihren Helfern einen gewaltigen Baum mit seinen Wurzeln ausgraben. Es ging leichter, als sie dachten. Schon bald stürzte der Riese krachend zu Boden und überrascht betrachteten Greenland und Stevens die Wurzeln. Sieh dir das an, Paul. Flachwurzeln. Nicht eine einzige Wurzel, die tief in die Erde geht. Das ist ja ein Ding. Der Baum ist doch mindestens 70 Meter hoch. Ja. Und die Wurzeln, die reichen höchstens 30 Zentimeter tief. Und alle Wurzeln mit Flechten besetzt. Ja. Und hier sitzen überall Pilze dran, John. Oder als was würdest du das bezeichnen? Ja, so eine Art Pilz. Kenne ich aber nicht. Sitzen dicht an dicht bis an die äußersten Wurzelspitzen. Schmarotzerpflanzen, würde ich sagen. Aber eins ist doch jetzt klar, Paul. Die flachen Wurzeln beweisen, dass im Boden nichts drin ist. Seine Nährstoffe bezieht der Baum woanders her. Da käme doch nur der Humus in Frage. Alles, was hier an Blättern, Ästen und abgefaulten Stämmen zu Boden geht. Aber wenn ich mir die Humusschicht ansehe, so dick ist die doch gar nicht. Könnte doch kaum ausreichen für so einen Baum. Da käme bei uns zu Hause nur ein mageres Bäumchen zustande. Ziemlich rätselhaft, was? Ja. Machen wir uns an die Arbeit, Paul. Von all dem Zeug, was hier rumliegt, nehmen wir Proben mit. Mal sehen, was die chemische Analyse ergibt. Wie Greenland und Stevens begannen auch andere Forscher, den Nährstoffhaushalt der Urwälder zu studieren. Das heißt, die Beziehung der Pflanzen zu ihrer Umwelt. Man stellte fest, dass die Urwaldböden bis in 10 Meter Tiefe verwittert sind und keines der mineralischen Gesteine enthalten, die den Pflanzen die lebenswichtigen Nährstoffe liefern könnten, wie Calcium, Kalium oder Phosphor. Ganz anders als in unseren nördlichen Breiten, wo alle Wälder ihre Nahrung aus der Erde beziehen, lebt der Tropenwald so gut wie gar nicht von seinem Boden. Fast alle Nährstoffe befinden sich über der Erde, in den Stämmen, Zweigen und Blättern der Pflanzen. Anders als in unseren Wäldern vollzieht sich der Kreislauf der Nährstoffe vor allem zwischen den absterbenden und wachsenden Pflanzen. Aber diese Erkenntnis machte die Sache noch rätselhafter. Denn durch absterbende Pflanzen musste eigentlich ein Teil der Nährstoffe im Boden verloren gehen und vom Regenwasser weggeschwemmt werden. Und gerade das war nicht der Fall. Die Forscher sahen sich einem geschlossenen Kreislauf der Nährstoffe gegenüber, der eigentlich gar nicht existieren konnte. Im Jahre 1958, aus der Goldküste war inzwischen der junge Nationalstaat Ghana geworden, beendete Dr. Greenland seine Forschungsarbeit. Bei seiner Rückkehr nach Europa traf er in Rom noch einmal mit Francis Bennett zusammen. Wissen Sie, Mr. Bennett, die Vorstellungen, die wir von der tropischen Fruchtbarkeit haben, die sind alle ganz falsch. Ich kann Ihnen heute nicht mal sagen, wieso der Urwald überhaupt zu leben vermag. Aber auf diesen Böden an eine entwickelte Landwirtschaft zu denken, den Gedanken müssen wir begraben. Tja, inzwischen habe ich das von verschiedenen Seiten gehört. Im Senegal und im Kongo sind ebenfalls die Versuche gescheitert. Wenn überhaupt, dann lässt sich eine moderne Landwirtschaft nur in der Savanne aufziehen. Jedenfalls sind im Norden von Ghana unsere Versuche ganz günstig verlaufen. Ja, danach wollte ich Sie gerade fragen, Mr. Greenland. Ich weiß nicht, ob Sie es auch bemerkt haben, aber in Ghana und in anderen Ländern haben wir eine starke Bevölkerungszunahme festgestellt. Ich habe Berichte, nach denen immer mehr Hackbauern die Wälder verlassen, um sich in der Savanne anzusiedeln. Offenbar ist der Boden dort besser. Ich will mal sagen, er ist nicht ganz so verwittert wie im Urwald. Was daran liegen mag, dass es in der Savanne nicht so stark regnet. Natürlich gibt es auch Unterschiede. In der Nähe des Niger oder des Tschadsees dürften die Böden besonders mineralisch und fruchtbar sein. Das müsste aber erst untersucht werden. Wäre das nicht eine Arbeit für Sie, Mr. Greenland? Nein, danke fürs Angebot, Mr. Bennett. 8 Jahre Westafrika, das reicht. Ich sehne mich heim nach meinem kühlen, nebligen England. Ich werde wieder im Institut arbeiten und vielleicht ein Buch über die Wanderhackbauern schreiben. Und mich immer wieder fragen, wieso die Urwälder überhaupt existieren können. Dieses Geheimnis, das viele Geographen und Biologen beschäftigte, sollte erst Jahre später geklärt werden. John Greenland erfuhr davon, als er einmal wegen einer Grippe das Bett hüten musste und dabei die Zeit fand, einen Stapel wissenschaftlicher Zeitschriften durchzulesen. Anne, seine Frau, brachte ihm gerade den Tee. So, hier ist dein Gesundheitstee. Danke, danke. John, was ist denn los? Ich glaube, du kriegst wieder Fieber. Ach wo, das sieht bloß so aus. Stell dir vor, Anne, man hat's herausgefunden. 2 amerikanische Biologen sind dahinter gekommen. Hier steht's. Ja, komm doch her, sieh doch mal. Schwarz auf weiß. Da. Theorie des direkten Mineralkreislaufes. Was bedeutet das, John? Es ist eine Erklärung dafür, warum ein Tropenwald immer wieder aus sich selbst heraus lebt. Es hängt mit den Wurzelpilzen zusammen. Womit? Ich hatte dir doch mal Fotos gezeigt, Anne, auf denen waren doch diese Pilzgeflechte zu sehen. Ach ja, jetzt erinnere ich mich, John. Ja, und die beiden Amerikaner haben dieselben Wurzelpilze an den Bäumen im Amazonas-Urwald gefunden. Die Pilze sind übrigens längst bekannt. Sie heißen Mykorrhiza. Du hast mir damals gesagt, die leben bloß von den Bäumen. Stimmt, aber sie tun noch was anderes, Anne, und das hat man nach langen Versuchen herausgefunden. Die Wurzelpilze leben zwar von den Bäumen, aber als Gegenleistung schließen sie ihnen alle die mineralischen Nährstoffe auf, die auf dem Waldboden herumliegen. Die heruntergefallenen Äste und Fruchthülsen. Ja, alles das, wo der Baum sonst nicht ran kann. Und diese Nährstoffe geben sie den Baumwurzeln auf direktem Wege zurück. Auf diese Weise geht nichts im Erdboden verloren. Alle Nährstoffe bleiben im Wald erhalten. Ein geschlossener Kreislauf. Klingt einleuchtend. Aber die beiden Forscher halten es bloß für eine Theorie. Ja, für mich ist das völlig klar, Anne. Sieh mal, jetzt wissen wir auch, warum auf einem Acker im Urwald nichts Richtiges wächst. Wenn die Bäume gefällt sind, dann sterben ja auch die Pilze ab. Sie haben keinen Partner mehr, von dem sie leben könnten. Die Lebensgemeinschaft ist zerstört. Das, was wir Fruchtbarkeit nennen, ist mit einem Schlage verschwunden. Aber John, wenn das alles so ist, wie du sagst, dann könnte man ja trotzdem dort Ackerbau treiben. Man brauchte auf den Feldern ja nur diesen Wurzelpilz anzusiedeln. Kein schlechter Gedanke, Anne. Ja, aber das funktioniert nicht. Dazu leben Kulturpflanzen nicht lange genug. Die meisten werden doch schon nach einem halben Jahr abgeerntet und rausgerissen. Du hast ja damals schon gesagt, dass die Fruchtbarkeit in den Tropen bloß ein Märchen ist. Ja, ausgenommen die Graslandschaften. Die Savannen könnten doch noch eine Kornkammer der Menschheit werden, wie manche Wissenschaftler meinen. Ich las hier in einer anderen Zeitschrift, dass die Wanderhackbauern anfangen, in der Savanne sesshaft zu werden. Für Afrika ist das schon eine Revolution, weißt du. Und wenn jetzt die grüne Revolution dazukommt, Das muss man abwarten, Anne. Die Grüne Revolution, so nannte man ein Entwicklungsprogramm der FAO, das im Jahre 1962 entstanden war. Mit ihm hatte man sich das Ziel gesetzt, die Ernteerträge in den Ländern der Dritten Welt bis zum Jahre 1980 zu verdoppeln und ihre Landwirtschaft so weit wie nur irgend möglich auszubauen. Gegen Ende der 60er Jahre war man auf dem besten Wege dazu. Mit neu gezüchteten Getreidesorten und der technischen Hilfe der reichen Industrieländer erzielte man in den ärmsten Gebieten der Erde bereits Rekordernten. Aber das gelang zunächst nur in so dicht besiedelten Ländern wie Indien, den Philippinen und Mexiko, wo seit urdenklichen Zeiten eine Ackerbaukultur besteht. In den rückständigen Gebieten des Wanderhackbaus sah es noch weithin anders aus. In den Savannen Afrikas wurden zwar große Anstrengungen unternommen, Brunnen und Straßen wurden in der Wildnis gebaut, zahllose Entwicklungshelfer waren unterwegs, um die Bauern in gründlicher Bodenbearbeitung, Bewässerung und Schädlingsbekämpfung zu unterweisen, aber der Wandel vollzog sich nur langsam. Zu langsam, wie manche Wissenschaftler fanden. Ich mache mir Sorgen, Mr. Bennett. Die Agrarproduktion steigt zu langsam. Gerade in den Savannen zeichnet sich eine neue Bevölkerungsballung ab. Da stoßen die Hackbauern auf die alteingesessenen Stämme und auf die wandernden Viehzüchter. Wenn da mal nicht ein neues Hungergebiet entsteht. Unsere Leute tun, was sie können, Professor Banting. Aber sie stoßen immer wieder auf Schwierigkeiten. Zum Beispiel in Obervolta. Mit Hilfe einer deutschen Organisation hat die Regierung einige Schulungszentren eingerichtet. Sie haben Pflüge gekauft und versuchen, den Bauern beizubringen, wie man einen Ochsen vor den Pflug spannt. Sie werden es kaum für möglich halten, aber die Hackbauern, die niemals solche Tiere besaßen, haben geradezu Angst vor den Ochsen. Ja, ja, aber kann man denn sowas nicht anders anfangen, Mr. Bennett? Warum liefert man diesem Land keine Traktoren? Die Afrikaner lernen doch schneller das Traktorfahren, als mit einem Ochsen umgehen. Vor allem könnten sie 10-mal so viel Land beackern. Haben wir uns alle schon überlegt, Professor. Aber dazu fehlt es an Werkstätten und Mechanikern. Aber das lässt sich doch einrichten. Wir haben kein Geld, Professor. Und selbst wenn wir es hätten, glauben Sie nicht, dass moderne Technik unter Umständen sogar schädliche Folgen haben kann? Sie meinen Bodenzerstörung in den Savannen durch Monokulturen und zu hohen Viehbesatz? Nicht nur das. Obwohl das im Augenblick sicherlich am stärksten ins Auge fällt. Nein, ich fange an, mich zu fragen, ob wir die Landwirtschaft der Eingeborenen in den tropischen Gebieten überhaupt nennenswert verbessern können. Stellt sie nicht vielmehr schon die bestmögliche Anpassung an die Umwelt dar? Sind nicht wir es, die eigentlich von den Eingeborenen lernen müssten, statt umgekehrt? Eine kühne Vorstellung. Aber keine unmögliche. Ich fürchte, der Traum von den üppigen Tropen mit blühender Landwirtschaft ist endgültig ausgeträumt. Und auch mit den Grasländern sieht es nicht viel besser aus. Ebenso auf den Reisfeldern Asiens. Dort kann niemand von den kleinen Bauern die enormen Kosten für Düngung und Schädlingsbekämpfung aufbringen. Mit anderen Worten, die Grenzen der Fruchtbarkeit sind erreicht. Nach allem, was wir heute wissen, bleibt kein anderer Schluss möglich. Für mich sieht die Zukunft düster aus. Die Zukunft sieht noch düsterer aus, seit die anhaltende Dürre in der Sahelzone die Hoffnung zunichte machte, wenigstens diese randtropischen Gebiete für die Landwirtschaft zu erschließen oder zumindest als Weiden zu erhalten. Was zuerst als grüne Revolution und als Sprung nach vorn gefeiert wurde, endete in den meisten Teilen der Welt in einem kläglichen Stolpern. Zudem zeigte sich, dass die Katastrophe gerade dadurch ausgelöst wurde, dass man die Landwirtschaft nach europäischen Ideen zu verbessern suchte. Auch hier wurden dem Menschen deutlich sichtbare Grenzen gesetzt. Ob er sie jemals überwinden kann, muss die Zukunft lehren. Fruchtbarkeit mit Fragezeichen, das Märchen von den üppigen Tropen, das war eine Sendung unserer Reihe Heimat und Welt. Wir setzen die Folge Afrika 1980 am kommenden Freitag zur gleichen Zeit fort mit der Sendung Modellfall Elfenbeinküste, bescheidener Wohlstand eines Agrarlandes. Und nun wie immer an dieser Stelle unser Hinweis auf die Reihe Erdkunde aktuell. Wir bringen am Mittwoch um 10.05 Uhr einen Beitrag über die deutsche Antarktis-Expedition 1980-81. Und bis zum Beginn unserer nächsten Sendung, einem Hörspiel der Reihe Das Leben ringsum, folgt nun etwas Musik.